Zum 63. Jahrestag des Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg fand am 20. Juli im Hafen Nampo eine Zusammenkunft der Seeleute des Schiffes Richie Honor unter togischer Staatsflagge und des Schiffes Zhongyu 57 unter panamaischer Staatsflagge statt. Auf der Zusammenkunft würdigten die Redner den großen Präsidenten Kim Il-sung, der die USA-Imperialisten, die sich die stärksten in der Welt nannten, besiegt hatte, als einen hervorragenden Militärstrategen und stets siegreichen eisernen Heerführer, den die progressiven Völker sehr hochachten. Dabei wurde ein Brief an den Genossen Kim Jong-un verabschiedet.